Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann. Von Martin Pollack. Nach seiner Freilassung verbringt Halsmann einige Zeit in Meran. Von Meran reist er nach Paris. Eine Fortsetzung seines Studiums in Dresden kommt nicht in Frage, weil er wegen eines schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden ist. 1940 geht Halsmann nach Amerika, wo er als Fotograf Karriere macht. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Reporter Axel Milberg, Philipp Halsmann, Jona Müß, Staatsanwalt Walter Kreie, Richard Pressburger, Michael Evers, Dr. Pessler, Herbert Schäfer. In weiteren Rollen hörten Sie Manuela Alfons, Bernhard Bauer, Heinrich Baumgartner, Regina Bode, Konstantin Bühlau, Sigrid Burgholder, Klaus-Dieter Klausnitzer, Paul Fasnacht, Eva Garg, Alexander Grill, Rainer Hagedorn, Bernd Hahn, Thomas Höhne, Rainer Hohmann, Markus Kiefer, Hans-Gerd Kilbinger, Tobias Klausmann, Jochen Kolenda, Bernd Kuschmann, Thomas Lang, Dirk Müller, Bert Oberdorfer, Peter Raffald, Wolfgang Rüther, Philipp Schepmann, Hartmut Stahnke, Ulrike Czarre und Franz Xaver Zach. Am 8. August 1991 wird das bislang letzte Kapitel im Fall Halsmann geschlossen. An diesem Tag versammelt sich bei der jüdischen Abteilung des Innsbrucker Westfriedhofs eine kleine Trauergesellschaft, um den seit 1928 in einem Konservierungsbad im Gerichtsmedizinischen Institut eingelegten Kopf Murdoch Halsmanns mit den sterblichen Überresten zu vereinen und so den jüdischen Gesetzen Genüge zu tun. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Andreas Westphalen. Bearbeitung und Regie Fabian von Freyer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.